WDR 5. Neugier genügt. Nebelschwaden hängen tief über dem Pazifik. In der Bucht liegen einige Frachtschiffe auf Reede. Dahinter erhebt sich ein mächtiger Gebirgsrücken mit schneebedeckten Gipfeln. Der Blick vom Ufer des Stanley Park ist überwältigend. Kaum zu glauben, dass man sich mitten in der Stadt Vancouver befindet. Der größte Park Kanadas liegt auf einer Landzunge und ist von drei Seiten von Wasser umgeben. Totempfähle erinnern an die einzigen Bewohner des Landstrichs, die Squamish-Indianer. Tico Kerr kommt fast jeden Sonntag früh morgens in den Park, um die Stille auf dem Wasser zu genießen. Ich bin Ruderer, also bin ich oft auf dem Wasser. So habe ich die Möglichkeit, die Stadt aus einer besonderen Perspektive zu betrachten. Mitten im Zentrum von Vancouver kann ich Wassersport treiben, umgeben von Seehunden und Reihern. Es gibt nur wenige Orte auf der Welt, wo man das tun kann. Auch wegen dieser Möglichkeiten lebt der Künstler seit mehr als 30 Jahren in Vancouver. Hier findet der 61-Jährige Ruhe, aber auch Inspiration. Nur 10 Fahrradminuten vom Park entfernt liegt sein Atelier in einem alten Lagerhaus in der Park Street. Leinwände, Farbtuben und Pinsel stapeln sich in einem heillosen Durcheinander. Die Stadt liefere ihm unzählige Motive, erzählt der charismatische Maler mit den vielen Lachfältchen um die Augen. Usually I have my camera with me at all times. Ich habe normalerweise immer meine Kamera dabei. Ich mache Bilder, die mir als Vorlage dienen. Dann komme ich zurück in mein Atelier und male, so schnell ich kann. Das hier sind meine Arbeiten der letzten 20 Jahre. Tico Kerrs Landschaftsbilder sind groß, bunt und etwas surreal. Er malt schiefe Hochhäuser, wackelige Berge und bunten Ozean. Beeindruckende Ansichten von Vancouver gibt es wahrlich genug. Die Stadt an der kanadischen Westküste gilt als eine der reizvollsten und interessantesten Städte auf dem Globus. Canadian Pacific. I rode your ocean liner to Newfoundland. Where I made a living in an iron mine. Dabei kann Vancouver, anders als europäische Großstädte, auf eine nur sehr kurze Geschichte zurückblicken. Bis die ersten Europäer an der kanadischen Pazifikküste eintrafen, wurde das mit Regenwald bewachsene Land von Indianerstämmen, den First Nations, besiedelt. Als einer der ersten erkundete um 1792 der britische Kapitän George Vancouver die Straße von Georgia. Nach ihm wurde die Stadt später benannt. Bald kamen Pelzhändler, Forstarbeiter und vor allem Goldgräber. Aber erst die Eisenbahn machte aus der kleinen Ansiedlung von Sägemühlen eine quirlige Stadt. Zum ersten Mal gab es eine Verbindung zwischen Atlantik- und Pazifikküste. Die Canadian Pacific Railway löste einen gigantischen Wirtschaftsboom aus. Die Bevölkerung Vancouvers verdreifachte sich innerhalb von nur 5 Jahren auf 15.000 Einwohner. Zur Jahrhundertwende waren es schon 100.000. Heute wohnen rund 2¼ Millionen Menschen im Großraum Vancouver. Noch immer ist die Stadt wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Hongkong ist 11 Flugstunden entfernt, der Hafen einer der größten an der Westküste Nordamerikas. Anstelle von Baumriesen stehen heute in der Innenstadt vor allem nagelneue, in der Sonne silbern funkelnde Skyscraper. In einem dieser Wolkenkratzer hat der Star-Architekt Michael Heaney sein Büro. Vancouver ist eine sehr junge Stadt, vor allem verglichen mit europäischen. Sie ist nur etwas mehr als 100 Jahre alt. Die City liegt auf einer Halbinsel, insofern ist alles recht verdichtet, fast so wie in Manhattan. In Downtown sieht man also viele Wolkenkratzer direkt nebeneinander. Das ist das Bild, was man von Vancouver hat. Diese ganzen Türme, umgeben vom Meer und den Bergen im Hintergrund. Der Kanadier ist maßgeblich an der Stadtplanung Vancouvers beteiligt. Viele Menschen bemängelten, die Hochhäuser sehen alle gleich aus. Glas, Stahl und glatte Fassaden, erzählt der Architekt. Das liege daran, dass alle Bauten in den letzten 20 Jahren entstanden seien. Dass alle gleich aussehen, kann man von den Menschen in der Multikulti-Metropole wahrlich nicht behaupten. An der Waterfront Road steigen drei Araber aus dem Taxi. Sie tragen einen schneeweißen Kaftan und ein rot-weiß kariertes Dreieckstuch um den Kopf. Am Steuer sitzt ein indischer Sikh mit orangefarbenem Turban. Nebenan, am Canada Place, genießen junge Asiaten ihre Mittagspause. Das Konferenzzentrum mit den futuristischen Segeln auf dem Dach, ehemals der kanadische Pavillon bei der Expo 86, liegt direkt am Wasser. Wohl nirgendwo sonst auf der Welt treffe man auf ein solches Vielvölkergemisch wie hier, ergänzt Michael Heaney. Die Leute kommen aus der ganzen Welt. Ich denke immer, dass wir hier die Besten bekommen. Die besten Leute aus Asien, die besten aus Europa, die besten aus Amerika, alle hier in Vancouver. 10.000 Immigranten wandern jedes Jahr nach Vancouver ein, vor allem aus China und Indien. Die Chinesen kamen in zwei großen Wellen nach British Columbia. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als Bauarbeiter für die Canadian Pacific Eisenbahn und in den 80er und 90er Jahren vor der Rückgabe Hongkongs an die Volksrepublik China. Vancouver wird die achtgrößte Stadt Kanadas deswegen auch genannt. Allerdings prägen auch Vietnamesen, Filipinos, Koreaner und Japaner das Gesicht der Metropole. Knusprige Enten mit Kopf und Schnabel hängen in den Auslagen der Restaurants. Es riecht fischig. Kein Wunder, auf dem Bürgersteig stehen Körbe mit Muscheln, Fischen, Fröschen und sogar Schildkröten. Die Preise für die Köstlichkeiten stehen auf Englisch und Chinesisch dran. Vancouvers Chinatown gehört mit rund 250.000 Einwohnern zu den größten chinesischen Enklaven auf dem nordamerikanischen Kontinent. Die heutigen Einwanderer aus Taiwan, Hongkong und dem chinesischen Festland zieht es allerdings nicht mehr in die Altstadt, sondern sie lassen sich in den Vorstädten nieder, in Richmond oder Burnaby zum Beispiel. Wegen der rasant wachsenden Bevölkerung wird auch der Bedarf an Wohnraum immer größer. Der Platz auf der Halbinsel zwischen dem Fjord Burrard Inlet im Norden und dem Fraser River im Süden ist knapp. Vor allem wohlhabende Ausländer, Chinesen, Araber und Russen gehen in Vancouver auf Wohnungsshopping-Tour und treiben die Preise in astronomische Höhen. Immobilien seien auf das Zehnfache eines durchschnittlichen Jahreseinkommens gestiegen, empört sich Michael Heaney. It's a worry. It is a real worry, I think, because Das ist eine große Sorge. Mieten sind gar nicht mal so hoch in Vancouver, aber wenn man etwas kaufen will, dann ist das viel zu teuer und steht in keinem Verhältnis zum Einkommen der Menschen. Vor allem mit Familie wird es schwer, in Vancouver zu leben. Das ist keine gesunde Entwicklung. Der Künstler Tico Kerr wohnt im West End, nur ein paar Blocks westlich der Innenstadt. Hier herrscht ein buntes Durcheinander von Nudelsuppenbars, Second-Hand-Läden und Coffeeshops. Aber auch im West End gibt es Straßen, in denen moderne Apartmenthäuser in Reih und Glied stehen. Alle bieten einen spektakulären Blick aufs Wasser, alle sind sündhaft teuer. Investoren hätten Altbauten oft einfach niedergewalzt, um neue Wohnkomplexe hochzuziehen, kritisiert Tico Kerr. Er kramt in seinen Arbeiten und findet einige Beispiele. Ich male Gebäude, die abgerissen werden. Keines dieser Häuser steht noch. Dieses hier war ein altes Bordell in den 20er und 30er Jahren. Dieses hier sind chinesische Lebensmittellädchen, alle abgerissen. Und das hier eine Kirche im Westend, die während der AIDS-Epidemie eine große Rolle gespielt hat. Hier wächst jetzt ein 25-stöckiger Turm. Schönheit und Lebensqualität haben offensichtlich ihren Preis. Am Sandstrand an der English Bay mitten in der Stadt faulenzen Menschen mit viel Zeit in der Mittagssonne. Ein paar hundert Meter weiter, in Sichtweite der hübschen Art Deco Burrard Bridge, dümpeln schneeweiße Segeljachten und Motorboote im Wasser. False Creek heißt der Meeresarm, der Vancouver durchzieht. Eine kleine Fähre, der Aquabus, schippert Fahrgäste hinüber nach Granville Island. Granville Island war vor 3 Jahrzehnten noch industrielles Brachland. Die alten Fabrikgebäude der Insel sind mittlerweile entkernt und top restauriert. Seit einigen Jahren ist hier der Public Market untergebracht, eine Art kulinarisches Schlaraffenland. Die Bewohner Vancouvers wissen, das Leben zu genießen. Zum entspannten Lebensgefühl gehört auch, dass man den Asphaltdschungel sehr schnell verlassen kann. Nur 15 Autominuten braucht man zum Grouse Mountain, einem rund 1200 Meter hohen Berg im Norden Vancouvers. Im Sommer organisiert die Stadt sogar kostenfreie Shuttlebusse. So beliebt ist er als Ausflugsziel. Untrainierte fahren mit der Seilbahn zum Gipfel des Grouse Mountains. Sportliche, und das sind in Vancouver fast alle, stellen sich dem legendären Grouse Grind, einem extrem steilen, rund 3 Kilometer langen Wanderweg mit fast 3000 schweißtreibenden Felsstufen. Hunderte Ausflügler quälen sich dort tagtäglich den Berg hinauf. Es ist schön, wenn man oben ist, aber Spaß macht es nicht. It's tiring. Es ist anstrengend. It's okay before today. Eigentlich ist es okay, aber heute bin ich kaputt. Ich brauche 1,5 Stunden. Die beiden Jungs sind schneller, die brauchen nur 1 Stunde. Eine indische Familie bewältigt den Aufstieg schon zum 18. Mal. Der anspruchsvolle Wanderweg wird oft unterschätzt. Nicht selten müssen Rettungskräfte der North Shore Rescue ausrücken, weil jemand kollabiert ist oder Wanderer sich im Dunkeln verlaufen haben. Der Gipfel bietet ein Bärengehege, Ausflugsrestaurants und bei klarem Wetter einen phänomenalen Blick über den Pazifischen Ozean bis nach Vancouver Island. Im Winter vergnügen sich die Vancouver Rides auf insgesamt 26 Skipisten und 4 Sesselliften. In welcher anderen Stadt kann man mitten in der Stadt Skilaufen gehen? Laut World Happiness Index belegt Kanada auf der Liste der glücklichsten Länder Platz 6. Die Ursachen liegen auf der Hand. Menschen können in Frieden und Sicherheit leben. Es gibt kaum Korruption und dank sehr guter medizinischer Versorgung bleibt die Bevölkerung lange mobil und gesund. Dazu kommt, dass die Kanadier die Finanzkrise nahezu unbeschadet überstanden haben. Die Arbeitslosigkeit ist gering und die Wirtschaft boomt. In Vancouver wird am meisten Geld mit Handel verdient. Allein im Hafen arbeiten fast 70.000 Menschen. Viele Holzproduzenten und Bergbauunternehmen haben ihren Sitz hier. Außerdem ist die Metropole nach Los Angeles und New York der drittwichtigste Standort der nordamerikanischen Filmindustrie. Hollywood North wird Vancouver deswegen auch oft genannt. Du bist unfassbar schnell und stark. Deine Haut ist bleich und eiskalt. Deine Augen wechseln die Farbe. Und manchmal sprichst du, als wärst du aus einer anderen Zeit. Ein düsterer Wald mit riesigen bemoosten Bäumen, Farnen, Granitfelsen und Wasserfällen. Am Küstenhighway 99, nördlich von Vancouver, ist sich das Vampir-Liebespaar Bella und Edward näher gekommen. Große Teile der Twilight-Saga sind in und um Vancouver gedreht worden. Die mystische Landschaft, oft ist es neblig und regnerisch, ähnelt den Orten, die Autorin Stephanie Meyer in ihren Bestsellern beschreibt. Ich weiß, was du bist. Sag es. Sag es. Ein Vampir. Doch nicht nur die Twilight-Saga, sondern auch Hollywood-Filme wie Nachts im Museum, Superman und Tomorrowland sind hier entstanden. Richard Brownsea leitet die British Columbia Film- und Mediagesellschaft. In den Geschäftsräumen in Kitsilano hängen unzählige Filmplakate. Dass Vancouver so begehrt ist als Filmstandort, habe viele Gründe, analysiert der Fachmann. We have every climate zone here in British Columbia. So if you want. Wir haben hier in British Columbia fast jede Klimazone. Wir haben Wüste, wir haben Regenwald, wir haben Gletscher. Wenn man städtische Umgebung braucht, dann können wir Downtown Vancouver bieten. Egal, welche Filmkulisse man benötigt, wir können fast alles liefern. Vancouver verfügt überdies über eine hervorragende filmische Infrastruktur. Nach Los Angeles gibt es hier die meisten Studios Nordamerikas, die alle nur denkbaren Fantasiewelten erschaffen können. Die modernen Hochhausfassaden dienen oft als Ersatz für amerikanische Großstädte wie Chicago oder Miami. Sogar der häufig bedeckte Himmel in Vancouver erleichtert den Filmcrews die Arbeit. Durch Wolken gefiltertes Licht macht Außendrehs leichter. Die meisten Szenen des Mystery-Thrillers Insomnia mit Al Pacino wurden auch rund um Vancouver gedreht. Wann wird's denn dunkel? Gar nicht. Nicht in dieser Jahreszeit. Explosives Wachstum der Wirtschaft, Einwandererboom aus Fernost und steigende Immobilienpreise. So perfekt wie Vancouver zunächst scheint, ist es bei näherem Hinsehen nicht. Die Kluft zwischen Reich und Arm wird immer größer. Im Großraum der Küstenmetropole sind gegenwärtig rund 100.000 Menschen von Obdachlosigkeit bedroht. In der Stadt lebten rund 2.200 Menschen auf der Straße, erzählt der Künstler Tico Kerr, der sich als Linksliberaler für die Schwachen und Armen einsetzt. Wir haben eine Menge Probleme mit Pennern und Drogenabhängigen. Weil unsere Winter so mild sind, setzen sich viele Obdachlose in den Zug und kommen hierher. Deswegen haben wir viele Leute, die auf der Straße leben, in einer Gemeinschaft in Gastown. Keiner weiß, wo diese ganzen Leute hin sollen. And no one knows where all those people are going to go. Gastown mit seinem dampfbetriebenen Uhrenturm, den hübschen alten Gaslaternen und den liebevoll restaurierten Ladenfassaden ist das historische Viertel Vancouvers. Nur ein paar Blocks weiter beginnt die Downtown Eastside. Hier ist das Elend nicht zu übersehen. In den Hauseingängen kauern Junkies, Penner schieben Einkaufswagen mit ihrem Hab und Gut über die Gehwege und Heroinabhängige stehen in langen Schlangen vor den offiziellen Drückerstuben, um sich ihre Dosis Methadon abzuholen. Obdachlosigkeit, Armut und Drogen sind relativ neue Probleme in Vancouver. Homelessness in this province has increased. Die Obdachlosigkeit in British Columbia hat zwischen 2002 und 2008 um 373% zugenommen. Jedes fünfte Kind lebt unterhalb der Armutsgrenze. Das ist entsetzlich. Wendy Peterson ist Sozialarbeiterin. Ihr Arbeitsplatz ist ein bunt bemaltes Stadtteilzentrum mitten in der Eastside. Für die engagierte N30erin ist die Wohnraummisere Folge einer verfehlten Sozialpolitik. Würde die Regierung mehr gegen Obdachlosigkeit und Armut unternehmen, bekäme sie auch das Drogenproblem in den Griff, sagt Wendy. Homelessness and no housing and no social supports and low incomes. Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit, keine Sozialhilfe, Hungerlöhne, das sind die Ursachen von Drogensucht und psychischen Erkrankungen. Stress zerfrisst die Menschen. Und sie betäuben sich, um mit Ausgrenzung und dem Auseinanderbrechen ihrer Familien fertig zu werden. Und dafür machen wir die Regierung verantwortlich. Eine ausweglose Situation, sagt auch Tico Kerr. Als engagierter Bürger beobachtet er genau, was in der Stadt passiert. Die Stadt tue so, als würde sie diese Probleme mit Energie angehen. aber sie kümmere sich mehr um die ausländischen Käufer der Luxusimmobilien. Trotz aller städtebaulichen und sozialen Probleme, Vancouver überzeuge mit seiner unvergleichlichen geografischen Lage, sagt Stadtplaner und Architekt Michael Heaney. Tatsächlich ist man in dieser kanadischen Großstadt der Wildnis sehr nahe. Weißkopfadler kreisen am Himmel. Und auf der Fährfahrt hinüber nach Vancouver Island sieht man nicht selten Buckelwale und sogar Orcas durch die Salish Sea springen. The joke used to be, it's very easy to find nature in Vancouver. Es gab hier einen Spruch: Es ist einfach, Natur in Vancouver zu erleben, aber es ist gar nicht so leicht, die Stadt zu finden. Vieles in Vancouver ist nicht besonders urban, deswegen gab es hier schon immer ein großes Engagement für die Umwelt. Greenpeace hat hier angefangen. Das ist natürlich entstanden aus der unglaublichen Schönheit, die uns umgibt. Im Stanley Park ist es unterdessen Mittag geworden. Tico Kerr packt seine Ruderausrüstung zusammen. Niemals käme er auf den Gedanken, diese lebendige Stadt zu verlassen. Und wenn er beruflich reisen muss, dann freut er sich jedes Mal sehr, wieder nach Vancouver zurückzukommen. Jedes Mal, wenn man die Stadt verlässt und danach wieder auf dem Flughafen von Vancouver landet, stellt man fest, es riecht nach Grün. Man riecht förmlich das Chlorophyll der Pflanzen. Das ist die stärkste Sinneswahrnehmung, die ich mit Vancouver verbinde. Das Gefühl, dass hier alles lebt. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.